Hallo ihr Lieben, am 1.3. diesen Jahres, also schon in 5 Tagen, geht mein Ordnungskurs zum Thema Küche los und ich habe schon einen ganzen Plan geschrieben, wie wir vorgehen und wollte mich gerade noch mal ein bisschen inspirieren lassen im Internet und habe angeschaut Küchenordnung, Küchenorganisation und mir fällt immer auf, dass die riesige Küchen haben und die haben so viele Schubladen und ich denke mir immer, ja, wenn so meine Küche aussehen würde, hätte ich es irgendwie auch leichter. Und ich war ja schon bei vielen Leuten daheim und wir haben zusammen aufgeräumt, auch in vielen Single-Haushalten oder in 2, 3 Zimmerwohnungen. Und die Küchen sind so klein zum Teil. Und ich denke mir, ja, ist toll mit euren Schubladen. Hier ist eine Schublade gerade abgebildet. Das ist nur Handy und Tablet und Code drin mit ein paar Steckdosen. Ist schön. Ich habe nur 2 Schubladen, eine für Besteck und eine für Backpapier und so Zeug. Ich kann sicher keine Schublade für sowas aufbrauchen. Ja, und hier ist auch eine Schublade total schön unterteilt und in jeder Unterteilung liegt genau ein Teil drinnen. Ein Schäler, ein Besteck für Salat, ein Eislöffel. Also, keine Ahnung, Eislöffel habe ich nicht mal, kein Platz. Darum seid ihr herzlich eingeladen zum Ordnungskurs. Wir sind bis jetzt 5 Teilnehmerinnen und freuen uns natürlich noch auf den ein oder anderen, der mitmachen möchte. Und es soll eben auch gerade um kleine Küchen gehen oder um große Küchen oder um dunkle Küchen und um helle Küchen, um einfach alle Küchen, weil jede Küche ist anders und jeder darf für sich seinen Weg der Ordnung finden. Aber bei mir kann es leider definitiv nicht so eine schöne Ordnung in Schubladen geben. Auch wenn ich es wunderbar finde, hier eine Schublade ausschließlich mit Brotmessern. Ja, ich habe nur ein Brotmesser. Aber jetzt mal weg vom Internet und wir schauen mal, was denn in unserem Kurs so passiert ab 1.3.2023. Ja, also wir werden erstmal die Flächen schauen, dass wir da auf jeden Fall was frei machen. Dass, wenn wir dann in die Schränke gehen und ausmisten, wir Platz auf den Flächen haben. Weil, ihr wisst ja vielleicht mittlerweile, wenn wir ausmisten, entsteht erstmal ein Tick mehr Chaos. Da sind Dinge, die müssen zurückgegeben werden, die müssen verschenkt werden, verkauft werden, entsorgt werden. Und all das braucht ja erstmal Platz. Darum Platz schaffen und dann ausmisten. Bei der Küche ist das oft, wie bei so vielen anderen Dingen auch, da zählt die 80-20-Regel. Wir brauchen 20% der Dinge in der Küche für 80% der Tätigkeiten. Ne? Also sind bei uns immer die gleichen Teller, große flache Teller und kleine flache Teller. Und in ganz wenigen Fällen brauchen wir dann mal die tiefen Teller. Darum sind die auch viel schwerer zugänglich. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Also in 80% der Fälle brauchen wir 20% unserer Dinge. Genau. Und die anderen 80% unserer Dinge brauchen wir viel seltener. Irgendeine große Küchenmaschine, ne, der Eismaker, vielleicht der Reiskocher, ne, oder besondere Teller, große Pizzateller. Und wenn wir dann Kategorie für Kategorie ausgemistet haben und hauptsächlich die 20% behalten haben, die wir für 80% brauchen, dann haben wir hoffentlich Stauraum geschaffen, so dass Aufräumen angenehmer ist. Denn je mehr Platz in den Schränken und den Schubladen ist, desto mehr Spaß macht es dann auch aufzuräumen. Dafür schaffen wir einmal Platz und natürlich bekommt jedes Ding auch seinen festen Platz, wie immer. Dann schauen wir, dass wir uns Ordnungsroutinen in unseren Alltag integrieren, damit wir die Dinge auch immer wieder dorthin zurückbringen. Und am Ende schauen wir uns natürlich noch an, wie können wir uns so richtig wohlfühlen in der Küche, ne? Selbst wenn alles ausgemistet ist und seinen Platz hat. Ja, manchmal fehlt halt doch noch irgendwas. Zum Beispiel geht der Trend ja hin zum offenen Küchen, ne? Dass die Lebensmittel nicht mehr irgendwo bei mir ähnlich in Schubladen sind, aber auch nicht hinter verschlossenen Schränken, sondern in schönen Gefäßen auf einem offenen Holzregal stehen zum Beispiel. Oder vielleicht dürfen die Möbel heller werden. Ne? Was braucht's bei dir noch, damit du dich wirklich wohlfühlst in deiner Küche? Darum lade ich dich herzlich ein, noch beim Kurs mitzumachen. Kostenpunkt sind 20 €. Schreib mir einfach eine WhatsApp. dann nehme ich dich direkt mit auf und erstelle auf meine Liste und erstelle am 28.02. die Gruppe und ab 1.03. geht es dann los. Es wird jeden Tag einen Impuls geben, eine kleine Anleitung oder eben eine Anregung, wie du für dich die einzelnen Punkte umsetzen möchtest. Und einmal die Woche machen wir ein Zoom-Meeting, in dem wir uns noch direkt austauschen, motivieren und vielleicht sogar ein bisschen positiven Druck machen. Also, ich freue mich auf dich. Ein paar Plätze habe ich noch und ja, dann vielleicht bis bald. Tschüss!